Lektion 10, Hörtext 4. Hier muss jeder etwas mitnehmen. Werden wir uns wie immer nicht einigen können. Aber das macht ja auch nichts. Kommen wir zum letzten Buch des heutigen Abends. Ein ungewöhnliches Werk, geschrieben von bisher unbekannten Autoren, mit dem für ein Buch erstaunlichen Titel »Hören Sie mal«. Inzwischen sind schon zwei schmale Bändchen erschienen. Frau Gabler, was meinen Sie? Hat es Ihnen gefallen? Nun ja, Herr Arm Amatzki, wir haben es hier mit einem Versuch zu tun. Schon mit der Produktion eines Medienpaketes, jeder Band von »Hören Sie mal« besteht aus drei Kassetten mit den eigentlichen Texten und aus einem Begleitbuch, das beim Verstehen der Texte helfen soll, sind Autoren und Verlag neue Wege gegangen. Die Textsammlung besteht vor allem aus Dialogen. Daneben finden sich auch Werbespots, informative Sachtexte und kurze Geschichten. Die Autoren wollten Alltagstexte schreiben, doch das ist ihnen nur zum Teil gelungen. Einiges ist durchaus interessant, anderes gut gemeint, aber insgesamt fehlt mir doch eine Verbindung zwischen den Texten. Das Werk kommt über eine Folge von isolierten Momentaufnahmen nicht hinaus. Eine Entwicklung von Personen und Beziehungen ist nicht erkennbar. Die Personen werden nicht richtig lebendig. Warum schütteln Sie den Kopf, Herr Parasek? Entschuldigen Sie, Frau Gabler, aber das ist mir einfach zu vorsichtig formuliert. Sagen wir es doch ganz offen, das Werk ist schlecht. Eine Sammlung von langweiligen Texten, Vorurteilen und Klischees, künstlichen Personen und Typen und völlig unglaubwürdigen Situationen und Dialogen. Wenn ich ein männliches Modell Herr Schön nenne, wenn in dümmlichen Werbetexten Autos oder Waschmittel vorgestellt werden oder wenn ein Wetterbericht nicht mal richtig über das Wetter informiert, das ist nicht lustig, sondern ärgerlich. Ich bin ja bereit, ein literarisches Werk in Form einer Tonkassette zu akzeptieren, aber was hier das sogenannte Begleitbuch als angebliche Hilfestellung für ein besseres Verstehen anbietet, dieses ständige »Hören Sie noch einmal« und »Markieren Sie«, als ob es beim dritten Hören besser würde, das geht einfach zu weit. Das ist eine unerträgliche Bevormundung. Die Leser bzw. Hörer sind doch keine kleinen Kinder mehr. Ich hoffe, Sie sind wenigstens diesmal mit mir einverstanden, Herr Amamatzki. Also, Herr Parasek, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann glaube ich, ich habe ein anderes Buch gelesen. Natürlich ist nicht alles gleich gut, aber es gibt einige ausgezeichnete Stellen. Und auch die Sprache ist ebenso einfach wie genau. Wir finden herrlich komische Typen in herrlich komischen Situationen. Was Sie, Herr Parasek, und Sie, Frau Gabler, als Sammlung isolierter Texte ohne jeden Zusammenhang bezeichnen, das ist doch in Wahrheit gerade die Qualität des Werkes, zeigt seine Modernität und macht es zum Spiegel unserer Gesellschaft. Das Leben als Collage alltäglicher Situationen, als Folge zufälliger Treffen von durchschnittlichen Typen. Und was das Begleitbuch angeht, Herr Parasek, da bin ich natürlich auch ganz anderer Meinung als Sie. Selten hat ein literarisches Werk vom Leser so direkt eine intensive und wiederholte Beschäftigung gefordert. Selten hat ein Werk den Leser so freundlich durch den Text geführt. Hier kann und hier muss jeder etwas mitnehmen. Dieses Buch geht an niemandem spurlos vorbei. Und viel mehr kann man von einem Buch doch nicht verlangen. Aber ich sehe schon, wir werden uns wie immer nicht einig. Unsere Sendezeit ist abgelaufen, wir verabschieden uns von unseren Zuschauern bis zum nächsten literarischen Trio.